Wir nehmen auf, also stört es euch nicht, warum ich die ganze Zeit dein Handy habe. Okay, zu Beginn machen wir noch eine kurze Wiederholung, was wir die letzten zwei Wochen alles gemacht haben. Und zwar, wir beginnen mit den vier Punkten. Und zwar der erste Punkt ist ein Herz, das heißt, Gott liebt dich. Gott hat uns gemacht, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und Gott hat dich und mich irrsinnig lieb. Der zweite Punkt ist ein X, das heißt, wir haben uns von Gott abgewendet, wir haben gesündigt, wir haben uns von Gott getrennt, mehr oder weniger. Der dritte Punkt ist ein Kreuz, das heißt, Jesus starb für uns, damit wir wieder zu Gott kommen. Und es ist die Frage, wie entscheidest du dich? Also das ist so das Basic-Tool, mit dem wir arbeiten. Und das haben wir die letzten zwei Wochen schon durchgemacht. Letzte Woche haben wir auch, also zudem haben wir auch einen Opener gelernt. Und zwar, der geht folgendermaßen, wenn du Leute ansprichst, fragst du es einfach, hey, warte. Sorry. Das ist noch das andere, oder? Ja, genau, hier ist die. Okay. Genau. Da gehst du einfach zu einer Person hin und sagst dir, hey, kennst du schon die vier Punkte? Wenn du es weißt, kriegst du 5 €. Oder je nachdem, wie viel du mit hast. Und fragen, ja, was für 4 Punkte? Und sagst du, ja, das sind die wichtigsten 4 Punkte in deinem Leben. Dann kommt meistens, ja, Familie, Geld, keine Ahnung, vielleicht kommt Sex auch oder keine Ahnung. Und sagst du, ja, nicht ganz. Und dann erklärst du ihm diese 4 Punkte eben. Gott liebt dich, wir haben uns von ihm getrennt, wir haben gesündigt, aber Jesus starb für uns am Kreuz, damit wir wieder zu Gott kommen. Und wie entscheidest du dich? Also das ist eine Möglichkeit. Wir werden heute noch eine zweite Möglichkeit anschauen, wie man Leute in ein Gespräch verwickeln kann. Das letzte Mal, letzte Woche, haben wir uns angeschaut, Ansprechangst. Woher sie kommt und wie wir sie behandeln. Und zwar, sie kommt daher, jeder von uns hat schon mal Ablehnung erlebt in irgendeiner Art und Weise. Und Ansprechangst ist nichts anderes, als du gehst mit einer Erwartung zu einer Person hin und diese Erwartung wird dir nicht erfüllt. Und jetzt gibt es eine, zwei Möglichkeiten gibt es. Dankeschön. Das gehört nicht zu uns. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Ansprechangst zu verlieren. Das eine ist die geistliche Methode. Das ist Anbetung, das ist Lobpreis. Bevor wir eine Person ansprechen, danken wir Gott einfach für die Person. Also wir sagen, Halleluja, danke für den schönen Tag, danke, dass wir gehen dürfen, danke, dass wir jetzt mit dieser Person sprechen dürfen. Und einfach diese Anbetungshaltung, einfach Dank sagen. Das zweite ist die andere Methode, die nennt sich systematische Desensibilisierung. Und das ist einfach das, was wir letzte Woche gemacht haben mit den 18 Übungen, mit dem Social Freedom Exercises. Haben wir davon noch welche, falls wir nachmachen? Ah ja, genau. Die gibt es zum Runterladen auf der CG-Homepage, falls die wer braucht. Genau. Das war mal Wiederholung. Genau, und wir machen im Endeffekt genau dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben ja letzte Woche eine kleine Hausübung gehabt. Hat irgendwer die Social Freedom Exercise irgendwas davon nochmal probiert? Letzte Woche? Oder die 4 Punkte oder sowas? Seid ihr dazugekommen? Okay. Also die 4 Punkte auf jeden Fall. Also die 4 Punkte auf jeden Fall, weil da war ich mit meiner Klasse auf einer Ausstellung, Kunstausstellung. Und ja, es war eigentlich es war die ganze Ausstellung etwas nicht so spannend. Und dann habe ich halt auch gemerkt, wie in jedem Raum diese Studenten stehen, die halt studentenjobmäßig nichts zu tun haben, außer auf diese Kunstwerke aufzupassen. Und dann habe ich gedacht, die sind doch hirntot vor Langeweile im Hirn. Also ich weiß nicht, das muss doch schrecklich sein, die den ganzen Tag nur da rumstehen und nichts zu tun haben. Und dann habe ich gedacht, ich rede die jetzt einfach mal an. Und so, ja, okay, wie geht's euch so? Ist es euch, macht ihr das mit vollem Enthusiasmus oder nicht so? Und habe sie dann halt auf die 4 Punkte dann auch hingeredet sozusagen. Und dann haben sie eigentlich beide, also es war ein Bursch und ein Mädel, voll gespannt zugehört. Der eine ist halt dann irgendwie weggedriftet dann. Aber mit dem Mädel konnte ich wirklich auch beten und dann, ja, war ein nettes Gespräch und ja, genau. Sehr gut. Also Ich will euch nur ermutigen, wenn ihr wirklich, es ist für manche nicht so ein Problem, diese Ansprechangst in sich zu haben. Aber wenn ihr immer wieder das fühlt, dieses Überwinden bevor man jemanden anspricht, dann lege ich euch aufs Herz, macht's das ruhig, trefft euch mit Freunden, macht's diese Social Freedom Exercise. Wer war letztes Mal nicht da? Okay. Das kann man runterladen auf der CG Homepage unter Predigten. Gleich nach der Predigt vom Sonntag ist der Input und auch das Worksheet und die Social Freedom Exercise. Also probiert es aus, macht das. Hatten wir Spaß letzte Woche? War das lustig? Ja, war lustig, oder? Genau. Genau, die Videos. Also Kurt war sehr mit Power aktiv dabei, ja genau. Also es gibt keine Grenzen in Bezug auf Alter, zu jung oder zu alt, für Evangelisation oder für Feuer für Jesus. Einfach nur Vollgas. Gut, und wir werden jetzt kurz nochmal auf das Thema Lobpreis und Anbetung als Lebensstil zu sprechen gekommen. Ihr hattet ja die Aufgabe, das mal auszuprobieren. Hat irgendjemand das ausprobiert, mal anzubeten in gewissen Situationen und konkret das anzuwenden im Alltag? Seid ihr dazu gekommen, das zu machen? Irgendjemand dazu gekommen? Und, wie war's? Cool. Ganz kurz? Also bei mir ist es so, Anbetung, also wenn ich zum Beispiel auf meine Probleme schaue und sehe, ich bin voll down, gefühlsmäßig, dann fange ich einfach an zu anbeten und das richtet mein Blick von mir und meine Probleme einfach zu Gott. Und ja. Das ist super, ja. Das stimmt. Also es ist wirklich nicht nur ein Tool, um Ansprechangst zu überwinden, es ist ein Tool, um eine Freude in den Herrn, mit dem Herrn zu gelangen, die man nicht beschreiben kann. Und ich habe euch gesagt, ich will euch ein praktisches Tool heute mitgeben, was Anbetung und Evangelisation verbindet. Und das ist Anbetung als Lebensstil. Und ihr werdet das bald merken, nämlich genau jetzt, weil ich habe da so ein Tool. Halleluja, Jesus, ich lobe und preise dich. Ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass du dieses Coaching heute gemacht hast. Lobpreis und Ehre sei dir. Was habe ich gerade gemacht? Ihn gelobt, aber was hat mich erinnert? So ein technisches Ding. Genau. Ein Timer, eine App. Man braucht keinen App. Nein, es kostet 0 Euro. 0 Euro das App. Das ist eine App. Und mit diesem App kann man wirklich... wird man immer wieder erinnert, ihn anzubeten. Und das habe ich jetzt die letzten paar Wochen gemacht. Und ich sage es euch, das ist super. Ich habe noch nie so eine Dynamik in meinem Christsein zuvor erlebt. Kommt ursprünglich von Arne Elsen, der war schon mal da. Hat auch bei der Mehr-Konferenz in Augsburg das vorgestellt. Und wenn ihr ein Smartphone habt, besorgt euch irgendwann, das Ding heißt Interval Timer. Und da gibt es mehrere, ihr müsst halt ein gutes finden. Okay, sorry. Interval Timer. Kannst du das jetzt lesen? Ja, danke. Okay, bitte. Also das ist ein Timer, der wirklich, den könnt ihr euch einstellen. Anne Elsen hat sie alle 10 Minuten. Ich habe es jetzt mal eingestellt auf 4 und das werde ich auch heute durchlaufen lassen. Alle 4 Minuten den Herrn zu loben und zu preisen. Und wisst ihr, was interessant ist? Wenn ich nicht in der Schule bin oder in der Uni, habe ich es nicht auf lautlos. Wenn schon, dann habe ich meine Sirene. Und das ist wirklich cool, weil im Bus, okay. Und dann schauen mich die Leute so an und ich sage, das ist mein Trainingsprogramm. Aha, was für ein Trainingsprogramm? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja, will ich schon wissen. Ich übe Anbeten. Alle 4 Minuten, Vollgas. Aha, was ist das? Kennen Sie schon die 4 Punkte? Super. Ich brauche nicht mal jemanden ansprechen. Ich sage es euch, das funktioniert. Aber ihr müsst schon ein bisschen schauen, wer euch anschaut und kurz mal sagen, Entschuldigung, mein Trainingsprogramm. Also so nebenbeiläufig, sorry, ich wollte nicht stören. Das ist nur mein Trainingsprogramm. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, um zu evangelisieren, ohne dass man jemanden anspricht. Und ich will euch das nur ans Herz legen, probiert das aus, meine Güte. Anbetung als Lebensstil. Also wirklich einen Timer, den kann man auf Amazon kaufen, wenn man kein Smartphone hat. Die gibt's mit Vibration, mit Alarm, mit allem Möglichen. Probiert es aus, wirklich ständig, alle Zeit. Es ist 1. Thessalonicher 5, Vers 16, ist 5, 16 bis 18 ist die Stelle, wo es steht. Freut euch alle Zeit, betet an alle Zeit und betet alle Zeit. Was heißt das? Anna Elsen hat mal gefragt, ja, gilt das vielleicht bei euch nicht? Ah, das hat Paulus nicht so gemeint. Für uns gilt das nicht. Das hat er wirklich gemeint. Wusstet ihr, dass die Juden einen Gebetsriemen hatten? Auf ihrer Hand, um dauernd daran erinnert zu werden. Entschuldigung, ich schreibe so schlecht schier, gell? 5, 16 bis 18. Okay. I'm sorry. Okay. Das ist ein Weg. Kannst du es jetzt lesen? Ja. Gut. Entschuldigung, meine Schrift ist horrible. Okay. Also, und dieser, das könnt ihr euch aufschreiben, von Halleluja Jesus, danke für den Eriksen und seine coolen Haare. Danke. Ich liebe die Haare. Danke, Jesus. Okay. Also, das ist wirklich ein perfekter Opener, um Anbetung und Evangelisation zu verbinden. Und wir haben noch, weil wir haben ja schon Teil 3 des Coachings, jetzt habt ihr zwei Opener, die ihr verwenden könnt, aber wir haben noch einen Opener für euch. Und der ist eigentlich inspiriert vom Social Freedom Exercise. Und der ist ganz leicht. Nachdem ihr ja alle Smalltalk geübt habt, wollen wir ein bisschen eure Sozialfertigkeiten herausfordern. Sprecht eine fremde Person an und macht mit ihr Smalltalk. Das funktioniert übers Wetter, über Autos, kommt drauf an. Also mit Proletten rede ich über BMWs mit oder sowas und mit einem Polizist über Pistolen, keine Ahnung. Also irgendwas, Smalltalk und dann irgendwann zu sagen, probiert diese Übung 9 aus der Social Freedom Exercise. Nadja, hast du noch deinen Blog da? Oh, ja. Nämlich da ging es darum, die Person dazu zu bringen, Jesus zu sagen, ohne dass man Jesus erwähnt. Und ihr könnt euch das von der Nadja kopieren oder so. Und vielleicht kannst du das machen. Ja, ich hab das total verdrängt. Ich soll es hochladen. Genau, die Nadja kann das hochladen. Ihr könnt es dann mitnehmen am Smartphone. Hey, kannst du das zufällig lesen? Und da steht, nur wenn man genau schaut, steht Jesus oben. Okay? Auf den weißen Hintergrund schauen. Genau, man muss auf den weißen Hintergrund schauen. Und das könnt ihr zum Beispiel verwenden und so sagen, hey, kannst du mir mal helfen, was zu lesen? ja, was heißt das? Oder probiert einfach die Challenge, jemanden dazu zu bringen, Jesus zu sagen, ohne dass ihr es sagt. Und dann, wenn er es sagt, jetzt kann ich es dir sagen. Ich hatte die Aufgabe, jemanden zu finden, der Jesus sagt, ohne dass ich es sage. Du hast es geschafft. Gratuliere. Super gemacht. Hey, du bist spitze. Darf ich dir noch erklären, was die 4 Punkte sind? Easy cheesy. Also, bring diesen Typ, dieses Mädchen dazu. Okay, ich schreibe größer, Entschuldigung. Wie drückt man das jetzt aus? Jesus. Wir nennen ihn einfach Jesus-Opener. Also, zuerst Smalltalk. Dann bring ihn dazu, Jesus zu sagen oder sie. Ihn, sie, dazu Jesus zu sagen und dann 4 Punkte. Und 4 Punkte. Aber was kann man eigentlich machen, nachdem man die 4 Punkte gesagt hat? Wie geht es dann weiter? Was könnte man sagen, bevor man die 4 Punkte gesagt hat? Und das werden wir jetzt erfahren vom Jonathan. Dankeschön. Genau. Also es ist zufälligerweise auch das Thema des heutigen Tages, unter anderem. Und zwar, es heißt kraftvolles Zeugnis. Zuerst möchte ich doch erklären, was ist eigentlich ein Zeugnis? Und was hat das jetzt alles damit mit mir zu tun? Und zwar, das Zeugnis eines jeden Christen ist, wie er oder sie Gott erlebt hat. Ganz persönlich. Halleluja. Schalte ich das vor? Okay. Okay. Passt. Okay. Okay. Also es ist einfach, wie du ganz persönlich Gott erlebt hast. Wie er in dein Leben gekommen ist. Und das Coole ist in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Da steht drinnen, da sagt Jesus, bevor er in den Himmel fährt, sagt er, hey, ihr werdet Kraft von oben empfangen, den Heiligen Geist, und er wird euch zu meinen Zeugen machen. Und das ist einfach so unser Auftrag, dass wir Zeugen sind für Gott, für Jesus, dass er lebt, dass er der Messias ist. Genau, wichtig ist, wir sind nicht Gottes Verteidiger, wir sind seine Zeuge. Seine Zeugen, auf das kommen wir später. Gut. Wo und wie verwende ich mein persönliches Zeugnis, beziehungsweise wie kann ich es anwenden? Man kann es eigentlich überall anwenden. Wir haben eine Geschichte mit Gott, wir haben was mit Gott erlebt und das können wir weitererzählen. Ich mache das so zum Beispiel, wenn ich im Gespräch bin, frage ich die Leute, hey, darf ich dir erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Und dann so, was, du hast was mit Gott erlebt? So, ja, und dann kommt das Zeugnis. Weil die Leute sind interessiert, die hören zu, wenn du sagst, hey, du hast was mit Gott erlebt, das will ich wissen, das ist interessant, das wollen die Leute wissen, macht sie hungrig. Und wir wollen uns jetzt eine Stelle anschauen in Apostelgeschichte 26. Der Sam hat es auf Facebook gepostet, also ich weiß nicht, ob wer es von euch gelesen hat. Hat wer? Ja? Ich fasse kurz zusammen, worum es da geht. Und zwar, genau, das ist, und zwar, da geht es darum, der Paulus ist bei Agrippa, bei König Agrippa, und er hat die Chance, vor der ganzen Ratsversammlung, vor den ganzen Pharisäern zu reden. Und es ist interessant, wie Paulus seine Rede aufbaut. Er beginnt damit, ich war einer wie ihr, ich war auch ein Pharisäer und habe die Christen verfolgt, so wie ihr es macht. Er hatte begonnen, wie es vorher, bevor er Jesus kennengelernt hat, hat er vorher beschrieben, wie sein Leben war. Dann beschreibt er, wie er Jesus kennengelernt hat. Hat er gesagt, ja, er war auf dem Weg nach Damaskus und auf einmal begegnet ihn Jesus und hat ihm gesagt, du, warum verfolgst du mich? Und da erzählt ihm halt, was Jesus ihm alles gesagt hat. Und als drittes hat er ihm gesagt, was das aus ihm gemacht hat. Er hat gemeint, ja, er hat das angenommen und ging in die Welt und hat Jesus gepredigt, anstatt die Leute dort zu verfolgen. Und genauso sollte unser Zeugnis auch aufgebaut sein. Wenn ihr schaut, ihr habt am Zettel drei Punkte mit dem, bevor ich Jesus kennengelernt habe, wie ich Jesus kennengelernt habe und nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Genau. Ja, genau. Also ich will jetzt kurz mein Zeugnis genau in diesem Schema kurz erzählen. Wichtig ist, das sollte maximal 3 Minuten dauern. Wir wollen die Leute nicht voll schwafeln, sondern kurz und knackig wirklich erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Damit ihr so wisst, wie das ungefähr ausschaut, erzähle ich jetzt meins, so wie ich es auf der Straße erzähle. Und zwar, bevor ich Gott kennengelernt habe, ging es mir ziemlich schlecht. Ich war in einer tiefen Depression, wurde in der Schule oft gemobbt und mein Leben hat wirklich, ich habe keine Hoffnung mehr im Leben gesehen und kein Licht mehr gehabt. Dann eines Tages bin ich mit einer Freundin im Auto gefahren und sie hat gemeint, hey, kennst du schon Jesus? Und ich so. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich so, ja, und? Und sie hat gemeint, ja, such ihn und lerne ihn kennen. Okay. Ich habe einen Monat lang wirklich Gott gebeten, jeden Tag. So, hey, zeig mir, dass du mich liebst. Zeig mir, dass du da bist. Halleluja. Und dann bin ich einmal am Boden gelegen und habe geweint. Ich konnte einfach nicht mehr, weil ich es einfach aus meiner eigenen Kraft nicht mehr gemacht habe. Und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, wie mich jemand umarmt hat. Und der Gedanke kam, dass Gott zu mir sagt, hey, ich bin bei dir. Auch wenn niemand für dich ist, niemand bei dir ist, ich bin bei dir. Und das hat mein Leben so verändert. Und zwar bis zu Deppert, so verändert. Wo ich wirklich gesagt habe, okay, Gott ist bei mir und er liebt mich. Und es kommt nicht darauf an, dass ich von anderen was bekomme, sondern es kommt nur auf ihn an. Und seitdem hat sich mein Leben so verändert. Die Depression ging wirklich weg. Es war ein Prozess, aber sie ging weg. Und es hat mein Leben so bereichert, weil ich weiß, er ist bei mir. Und immer, wenn ich was brauche, dann gehe ich zu ihm. Und dann sage ich einfach, weißt du was? Und Gott liebt auch dich. 4 Punkte. Also so rede ich meistens mit Leuten. Und Sam, magst du das auch noch? Also ganz kurz so vorher, wie es denn war und nachher. Genau, also nur kurz hinzuzufügen, das Interessante ist, Jonathan hat eine andere Geschichte als ich. Für viele möge das so, ja, christliches Elternhaus, es ist nichts wirklich passiert. Du hast nie so den wirklich den totalen Fokus verloren und warst voll in der Welt, sondern er war eigentlich immer in der Gemeinde, oder? Ja. Während das bei mir anders war. Und ich möchte alle ermutigen, die so ein Zeugnis haben wie Jonathan, dass ihr wisst, das ist nicht langweilig. Niemand auf der Straße glaubt, boah, ist das fad. Also ich sehe Leute so berührt, wenn der Jonathan mit ihnen redet und ihnen ihr Zeugnis erzählt. Egal, was ihr erlebt habt mit Gott, es ist so eine Power in dem. Aber so eine Power. Und unterschätzt euer Zeugnis nicht. Euer Zeugnis hat Macht, euer Zeugnis hat Kraft. Und deswegen steht es auch da im Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und wenn ihr seht, ganz zum Schluss in Apostelgeschichte 26 sagt Agrippa, du hättest mich fast dazu gebracht, Christ zu werden. Und das heißt was. Also unser Zeugnis hat Kraft, unser Zeugnis hat Power und ist wirklich wie so ein Boost in der Evangelisation. Und wenn ihr die Chance habt, erzählt es. 2 Minuten hat jeder Zeit. Und wenn er nur das Zeugnis hört, dann hat er schon was von Gott gehört. Und ich erzähle jetzt kurz mein Zeugnis im Vergleich dazu, dass ihr das seht. Also egal, ob ihr mal weg wart von Gott oder immer halbwegs bei ihm wart, das Schema bleibt gleich. Was war vorher? Wie habt ihr euch wirklich bekehrt? Oder was war euer wirklich einschneidiges Erlebnis und was war nachher? Also bei mir ist es so, bevor ich Gott so richtig kennengelernt habe, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Für mich kam es gleich knüppeldick, wie ich jung war. Meine Mutter hatte MS, sie ist krank geworden. Mein Vater bekam Krebs. Meine Mutter ist gestorben, als ich 10 war. Mein Vater ist wieder gesund geworden. Und für mich war das natürlich hart. Und im Gymnasium habe ich halt so mein Leben dahin gelebt. Ich habe irgendwie damit gelernt, umzugehen. Aber irgendwie habe ich das nie geschätzt, was ich so als Kind erfahren habe, was Gott mir alles geschenkt hat. Und mit 18 habe ich gesagt, weißt du was, Gott, jetzt pfeife ich auf dich, jetzt lebe ich mein eigenes Leben. Ich will jetzt mein Leben leben, du hast mir nur Blödsinn gebracht, schau, meine Mutter ist tot, mein Vater hatte Krebs, was soll das? Und ich bin in die Welt gegangen und ich hab das, was ich schon immer machen wollte, habe ich gemacht. Sex, Rock'n'Roll, ohne Drugs, aber trotzdem, es war mein Leben mit, ich machte, was ich wollte und ich holte mir, was ich wollte. Und alles, was ich mir jemals erträumt habe, habe ich bekommen. Und trotzdem habe ich diese Leere gespürt in mir. Nach 2 Jahren. Ich kann die nicht beschreiben. Und deswegen habe ich nicht gewusst, wie ich weiter soll. Und eines Tages kam ein Freund zu mir und hat zu mir gesagt, Sam, oder eine Freundin, wie geht's dir mit Gott? Wie geht's dir mit Gott, Sam? Hat meine Freundin, eine alte Freundin von meiner Gemeinde gesagt. Und ich habe gesagt, hey, es interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe. Irgendwann komme ich zurück zu Gott, aber jetzt lebe ich mein Leben. Und sie hat zu weinen begonnen. Und für einen Mann gibt es nichts Schlimmeres, eine Frau weinen zu sehen, wegen einem selbst. Und ich war traurig. Und 4 Tage später kommt ihr Bruder zu mir und ich sage ihrem Bruder, was war denn los, was habe ich getan? Und er sagt, ich weiß genau, was da los war. Du bist wie ein Motorradfahrer, der mit 360 km/h auf eine Klippe zufährt. Und du sagst zu jedem, keine Angst, ich bremse rechtzeitig. Ich hoffe für dich, dass du rechtzeitig bremst. Weil sonst fällst du die Klippe runter. Und weißt du was, Junge? Ich will dich im Himmel wiedersehen. Das war hart für mich. In dem Moment wusste ich, ich bin auf der Autobahn zur Hölle unterwegs. Und deswegen habe ich gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Komm wieder in mein Leben, ich will nur dich. Und seitdem hat sich alles verändert. Das Fortgehen und das Trinken und so weiter war mir egal. Und für mich zählte nur noch Jesus. Er hat mich total umgedreht und hat wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt, so wie ich es nie gedacht hätte. Und er hat mich verändert. Amen. Genau, also so in etwa könnte das ausschauen. 3 Minuten ungefähr. Ja, wurscht, egal. Je nachdem, wie die Leute suchen, dann kannst du es auch ausbauen oder weiter dingseln. Genau. Also ihr habt das jetzt auf dem Zettel und ich möchte, dass ihr euch kurz 2 Minuten Zeit nimmt, überlegt euch selber, oder was? 5 Minuten, okay, 5 Minuten. Überlegt euch, wo war ich, bevor ich Gott kennenlernte? Wo war ich da? Wie habe ich Gott kennengelernt? Ganz kurz, stichwortartig aufschreiben. Und wie war es nachher? Wie hat Gott mein Leben verändert? Nehmt doch kurz 5 Minuten, überlegt es für euch. Und dann nachher, genau, nachher gehen wir dann in geht ihr dann in 2 Teams zusammen und erzählt es euch gegenseitig und schaut, ja, das könnte man noch ausbauen oder das könnte man, oder das ist zu viel, das ist zu wenig. Und Feedback geben einfach. Okay? Um die 3 Minuten sollst du. Genau. Genau. Passt. Jetzt haben wir genug 2er-Teams. Wenn es ungerade ist, die 2, dann macht es einen, dann kann einer zu uns noch kommen. Also 2. Okay. Also wenn irgendwer nachher keinen Partner findet, einfach zu uns kommen. 5 Minuten. Sind alle schon fertig oder braucht ihr noch ein bisschen Zeit? Ein bisschen noch? Okay, noch 1 Minute. Alle fertig? Sehr gut, also geht es einfach zusammen in 2er-Teams, so wie ihr sitzt, am besten. Und wer hat niemanden? Hat jeder einen Partner? 2. Flo und Mary. Erickson und Melanie. Genau. Du hast gelernt, oder Dirk? Dann setz dich einfach du zu uns. Hat jeder wen? Genau, passt. Super. Passt schon. Wir hocken uns hin. Ich weiß nicht. Martini schnappt man da an. Ach, gut. Seid ihr fertig? Beziehungsweise kommt es langsam zu einem Ende? So, also seid ihr alle fertig geworden? Ja? Okay. Also ich betone das noch einmal, es sollte wirklich maximal 3 Minuten dauern. Okay? So, okay? Wichtig ist auch, danke sehr, dass ihr den Vorher- und den Nachher-Block nicht zu groß macht. Okay? Das heißt, kurz, was ihr vorher gemacht habt, wichtig ist wirklich das Wie. Wie seid ihr zu Gott gekommen? Das gibt es teilweise aber nicht, wenn man das so kann. So Das war ein Prozess. Dann kann man das, oder? Kann ich das schon an meinem Beispiel erläutern? Wenn ich das ausführen würde mit meiner Mutter und meinem Vater, würde das 10 Minuten dauern, locker. Aber ich habe nur gesagt, mein Vater bekam Krebs, ist wieder gesund geworden, meine Mutter ist gestorben, das war alles. Und dann bin ich zum Wie. Also ich war in der Welt, ich war Sex, Rock'n'Roll, No Drugs und dann kommt das Wie. Also das ist wirklich, versucht's, man kann alles zusammenfassen und euer Zeugnis ist nicht schlechter, weil ihr ein Detail auslost oder nicht. Das Wie ist meistens das Powerfulste. Was beeindruckt uns bei Paulus Zeugnis, nämlich dass er, ja, dass Jesus, dass er blind war und dass Jesus nicht. Also kurz zusammenfassen, das ist wichtig. Ja, und auch wenn es ein Prozess war, sagt es wirklich, was war der Knackpunkt, wo so. Okay? Was ich auch noch sagen wollte, wir sollten im Zeugnis kein Christianese verwenden, also keine christliche Sprache. Kanisch, genau. Sachen wie zum Beispiel, ich bin reingewaschen durch das Blut des Lammes oder ich wurde getauft im Heiligen Geist. Das checken die Leute draußen nicht, das wissen sie nicht, was das ist. Und deswegen versucht solche Begriffe rauszulassen und versucht es zu beschreiben oder versucht es anders formulieren, dass die Leute es draußen checken, die noch nichts vom Glauben gehört haben. Okay? Also, warte. Schreibt man das so? Keine Ahnung. Okay. Genau. Und es gibt eine kleine Hausübung. Und zwar, am besten, ihr nehmt euer Zeugnis auf, ihr spricht es zu Hause in eurem Zimmer vor, nehmt es auf und hört es euch an. Schaut, was ist zu lang, was ist zu kurz, was könnte man noch ausbauen. Oder als Übung könnt ihr es auch machen, dass ihr zum Beispiel zu einem Arbeitskollegen hingeht und sagt, hey, ich habe eine Hausaufgabe bekommen, kann ich dir kurz mein Zeugnis erzählen? Kannst du schauen, was daran passt, was zu lang ist, was zu kurz ist, dann kannst du es gleich erzählen. Ja? Ich würde das Wort Zeugnis nicht verwenden. Auch. Ich würde sagen, kann ich meine Geschichte erzählen. Ja, genau. Weil Zeugnis ist auch ein Christenlesen. Genau. Stimmt, gute Idee. Genau. Okay, habe ich was vergessen? Genau. Sorry. Hast du aufgemacht? Ja. Egal, wen du fragst, der will es wissen. Also, glaub mir, dein Zeugnis ist spannend. Sonst noch Fragen bezüglich Zeugnis? Nein? Vielleicht fällt euch nachher noch was ein. Also das war jetzt der Hauptpunkt. Zeugnisse war ganz wichtig. Und jetzt gehen wir kurz noch zum Thema Konfrontationen. Was sind denn... hat wer schon mal von euch auf der Straße oder mit einem Freund so richtig über Gott diskutiert und über Jesus? Okay, zwei Feedbacks, ganz kurze. Ich habe letzte Woche schon nicht mal darauf vorbereitet. Ich war eben mit der Anna und meine Mutter, unterwegs. Und zwar, wir haben auf uns Muslime das macht nichts. Wir haben sie getroffen. Okay. Sie haben gerade Koran ausgeteilt und ob wir auch eine Religion haben wollen. Nein, danke. Und es sind dann Gespräche gekommen, wer in Christus sind oder Jesus glauben. Und ja, sie glauben ja auch. Und dann eben diese Gespräche wie Prophet, aber nein, wir glauben, dass Gott der Sohn ist und so weiter hin und her. Und wie geht das? Weil es gibt ja nur einen Gott und wir können ja sagen, dass Jesus auch Gott ist. Und das geht ja nicht. Das sind ja dann zwei Personen. Und dann wirklich so gegen die Bibel, was die Bibel sagt, und das stimmt ja nicht. Und auch bei der Schöpfung haben sie dann begonnen, irgendwas um zu erzählen, dass wir glauben, obwohl das nicht so war. Und dann hat pass auf, da steht aber nicht so drin. Und ich gleich genießt das hergeholt und gezeigt, was dort steht drinnen. Und ich bin so aufgewühlt gewesen, ich wollte ihnen beweisen und zeigen, dass es nicht so ist. Und hat es was gebracht? So wirklich so, nein, das war eine Sturbocke. Okay, also, aber es war Konfrontation, es war wirklich Konfrontation. Ist trotzdem und ich war sogar so aufgewühlt, ich habe gewusst, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich habe sogar dann die Leute da angefacht, weil ich war so eine verletzte Person und ich habe sie dann sogar attackiert. Die haben uns dann eh vertragen. Aber es war einfach gerade. Also, man geht dann nicht positiv raus aus so einem Gespräch, nein, gell? Eben. Genau. Und ich habe analysiert und ich danke eigentlich mal für diese Erfahrung, weil ich weiß, dass ich warte mal, du bleibst ruhig, du musst dich nicht überzeugen oder überreden, du sagst ihnen einfach die gute Botschaft, die Botschaft, dass Jesus ihn liebt, egal was sie sagen, und wenn sie es annehmen, wenn sie es annehmen, dann ist es nicht, und der Heilige Geist macht es ja nicht wahr. Und ich war einfach so, ich habe versucht, ihnen auf den Kopf zu hören, zu beweisen, die Wahrheit und das wird nicht die Klingonistie und das war so falsch von mir, ich war so, ich denke einfach mehr, nein, nie wieder. Also ich sage nur Preach it, Doris. Also hatten die anderen kurzes Feedback? Wie habt ihr euch danach gefühlt, nachdem ihr das diskutiert habt? Habt ihr gesagt, das war jetzt voll gut, ich habe diesem Menschen von Jesus erzählt. Habt ihr euch gut gefühlt danach? Die Konfrontation muss ja nicht schlecht enden. Ich meine, das kann sich ja auch auflösen. Schon, aber ich meine, wenn man jetzt wirklich, es kommt darauf an, welche Konfrontation. Aber wenn man jetzt eine Konfrontation hat, wo man sich gegenseitig Argumente an den Kopf schießt und nachher, wie fühlt man sich dann? Fühlt man sich dann gut? Sicher nicht. Nicht gut, oder? Ist das eher was, wo man negativ rausgeht und wo man sich denkt, war es das jetzt wirklich wert, oder? Das ist. Das kann ganz verschieden sein. Einmal habe ich Konfrontation gehabt, eben auch mit zwei Moslems, die auch Koran verteilt haben. Also die habe ich wirklich ganz hart konfrontiert und ich habe mich nachher super gefühlt. Aber bist du drauf eingegangen, was sie gesagt haben? Und so? Ich habe schon zugehört, aber ich habe ihn dann hineingeschnitten. Okay. Das andere Mal, da war ich dann so weich und ich konnte überhaupt nichts sagen und da habe ich ganz viel gefühlt nachher. Und also, ein anderes Mal wieder, da habe ich die einfach reden lassen, die sind am Westbahnhof auch mitgekommen, waren zusammen dann drei, haben mich da gelöchert und wollten mich gewinnen sozusagen. Und ich habe gewinnen lassen, dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen erzählen, was ich gut erlebt und wie das bei mir ist. Dann habe ich mir ganz verschiedene Zeichen gesagt und dann sind sie alle drei verschreckt davongelaufen. Okay, also wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist, man muss aufpassen zwischen dem, erzählt man das Evangelium oder tut man wirklich nur versuchen, demjenigen, also wirklich versuchen, man merkt ja sofort, bei wem bringt es was, bei wem also hört der überhaupt zu. Und wenn er mir zuhört, respektiere ich ihn und er respektiert er mich. Das ist ganz wichtig. Auf der Straße, also was ihr mit euren Freunden macht, das ist wirklich eure Sache. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Aber auf der Straße gibt es für uns eigentlich die eine Regel, weil wir so wenig Zeit haben. Ich sag's euch, das gibt so viele Verlorene. Und ich möchte euch das auch biblisch begründen. No arguments. Also das ist wirklich die Regel auf der Straße. Schaut euch Jesus an. Hat Jesus wirklich, also in manchen Gegenden hat er wirklich alle geheilt, aber hat er nicht auch aussortiert? Halleluja. Hat er aussortiert? Es gab bei dem Brunnen da, wo immer die Leute reingesprungen sind, gab es Hunderte, die gewartet haben. Er hat einen ausgewählt. Einen. Und den hat er geheilt. Und das war der Richtige. In den hat er investiert. Und der hat es allen erzählt. Die ganze Stadt wusste davon. Sucht euch den einen, der zuhört. Sucht euch den einen, der offen ist. Und natürlich können wir das von vornherein nicht wissen. Aber wenn ich sehe, der will nichts davon, dann sage ich ihm nur, Jesus liebt dich und ich gehe. Das ist manchmal viel effektiver, als wenn ich mit ihm Dreiviertelstunde, Stunde diskutieren würde. Das ist wirklich, also nehmt euch das zu Herzen, auch heute, wenn ihr jemanden habt, der nichts davon wissen will, cool. Hey, Jesus liebt dich, ciao. Aber ich muss aufpassen, wenn wer wirklich interessiert ist und nur skeptisch, das ist was anderes. Das ist super. Wenn mich wer fragt, ja, ich bin eigentlich nicht so religiös. Oder, hey, ich bin Moslem. Kommt auch drauf wieder an, wer. Dann könnt ihr schon mit manchen Argumenten ihn zum Nachdenken bringen. Aber ist er wirklich total abweisend? Ist er, schaut er dich an, als will er dich jeden Moment hauen? Oder ist er offen und hört dir zu und so weiter? Sortiert's aus. Es geht um euren König. Und sucht euch Leute, die offen sind. Wirklich. Sucht euch denjenigen. Also, die erste Regel da ist wirklich no arguments. Und das zweite, was ich euch grundsätzlich über Konfrontationen sagen, wir haben dann immer Angst, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, wenn ich in eine Konfrontation komme? Genau richtig. Wir gehen gleich raus. Halleluja. Und was soll ich dann sagen? Und ich will euch nochmal wiederholen, was wir in der ersten Session gemacht haben. Markus 13, Vers 11. Wer weiß noch, was da steht? Vielleicht kann es wer vorlesen. Jemand mit schnellen Fingern am Smartphone. Markus 13, Vers 11. Englisch oder Deutsch ist egal. Wer es hat, einfach vorlesen. Bitte. Und wenn sie euch hinführen und sie beantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht die da reden, sondern der Heilige Geist. the whole church say Halleluja, oder? Was gibt's Cooleres? Der Heilige Geist, da steht's schwarz auf weiß. Verheißung. Der Heilige Geist spricht für uns. Ihr braucht euch nicht ins Hemd machen vor irgendeiner Konfrontation. Er hat jede Konfrontation schon lang gewonnen. Lange. Also vertraut's darauf, dass der Heilige Geist spricht durch euch. Und wenn ihr, und auch wenn ihr vielleicht manchmal denkt, ja, das war jetzt vielleicht nicht optimal, ihr lernt dazu. Zum Beispiel, ich habe letzte Geschichte, die das erzählt von diesem, wenn ihr euch erinnern könnt, von dem einen jungen Mann, wo ich auf einmal was gesagt habe, was es eigentlich voll versaut hat. Und dann hat's, das war genau das Richtige. Das hat der genau gebraucht. Genau das. Also wirklich oberste Regel, der Heilige Geist spricht durch euch. Vertraut ihm. Wenn jetzt auf einmal wer sagt, also unser Coach, der uns gecoacht hat, hat einmal eine Konfrontation bekommen. Halleluja. Wo es drum gegangen ist, ja, was ist denn mit ihr? Ihr seid doch nur so kein Sex vor der Ehe. Was ist denn das für ein Blödsinn? Und er hat gesagt, Herr Jesus, bitte hilf mir. Und wisst ihr was? Er hat die coolste Antwort ever gegeben. Es war eine junge Frau. Und er hat gesagt, weißt du, Sexualität ist wie ein ganz, ganz dünnes Keramikgefäß. Dünnstes Keramik. Und es zerbricht sehr leicht. Stimmt das? Ja, sag das mal den Männern. Und sie war total berührt. Und er hat weitergesprochen. Und hat gesagt, ja, schau, ist das nicht wunderschön, wenn du einen Prinz hast, der dir zuerst verspricht, ein Leben mit dir zu verbringen, bevor er diesen Preis bekommt. Und nicht zuerst das bekommt, was er will, sondern dafür arbeiten muss. Und zuerst dir versprechen muss, dass er sein Leben mit dir verbringt. Und so weiter. Also das hat ihm wirklich der Heilige Geist geschenkt. Und wir wollen jetzt wirklich noch, ich bin jetzt mutig. Und ihr dürft mir drei Konfrontationen sagen und ich sage euch, was ich drauf sagen würde. Die drei ersten Hände, die oben sind, dürfen das sagen. Eins. Gott, zwei. Einen Sohn haben. Okay. Das musst du mir erklären, wie du das meinst. Na, also Gott ist ja das höchste Wesen, das es gibt. Ja. Und deshalb erscheint es absurd, dass er einen Sohn hat. Okay. Wenn Gott alles machen kann, dann kann er auch einen Sohn machen, oder? Ist Gott allmächtig oder nicht? Gott ist allmächtig. Okay, und wenn jemand allmächtig ist, kann er dann keinen Sohn machen? Aber. Und schau, bist du in der Defensive. Ich habe dich jetzt geschlagen mit einer Frage. Ist Gott allmächtig oder nicht? Oh, ja, schon. Okay. Beantwortet die Frage? Okay, halbwegs. Nächstes. Warum lässt er alles Leid zu? Okay. Warum lässt Gott Leid zu? Cool. Das kommt oft vor, oder? Übrigens, ich habe die ganze Zeit gebetet, dass mir der Heilige Geist hilft, bevor ich was sage. Also, das ist eine sehr gute Frage, die oft gestellt wird. Schreibt es einfach mit. Warum lässt Gott Leid zu? Und da müsst ihr zurückgehen zum Ursprung, zu Adam und Eva. Ihr sagt, schaut sie, wie Gott uns geschaffen hat. Hat Gott uns geschaffen als seine Kinder. Als Mann und Frau, aber er hat uns geschaffen als Wesen, die mit ihm Beziehung haben. Wenn Gott uns, und so hat er uns einen freien Willen gegeben. Wenn er uns Er hätte uns auch schaffen können und somit hat er uns auch den freien Willen gegeben, uns gegen ihn zu entscheiden. Hätte er das nicht gemacht, wären wir nur Roboter. Wir wären nur Roboter, die ihn anbeten würden und nichts anderes wäre erlaubt. Aber er liebt uns so sehr, dass er uns den freien Willen gegeben hat, für oder gegen ihn. Schau dir die Welt an. Was glaubst du, für wen entscheidet sich die Welt heutzutage? Für oder gegen Gott? Ja, gegen Gott. Schau, wenn sich die Welt gegen Gott entscheidet, Glaubst du wirklich, Gott ist schuld an dem Leid? Oder sind wir schuld? Ja, aber was war zum Beispiel mit dem Tsunami da in Südostasien? Da waren ja nicht... Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du auch in Kontrolle über die Dinge bist. Das kannst du so erklären. Was machen wir mit unserer Natur? Wir Menschen. Was weißt du über globale Erwärmung? Was weißt du über die Verschmutzung der Natur? Ja, aber da kommen Sie mit dem Argument, dass sich Gott geben wird an uns Recht. Aber wir Menschen sind doch schuld. Aber zum Beispiel diesen großen Meteoriteneinschlag in Mexiko, den gab es ja schon lange, bevor es Menschen gab. Und den kenne ich nicht, sorry. Von dem weiß ich nichts. Dann sagst du einfach, von dem weiß ich nichts. Nein, ich... Hat ja die Natur aufgeschaffen, die Schöpfung, und wie geht der Mensch damit um? Genau. Im Endeffekt, es ist unser Werk, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Ja, wobei in dem Fall wäre mir die Antwort zu wenig eigentlich. Aber für normal reicht das. Also natürlich, schau, dann kommt es darauf an, wie skeptisch, will der gar nicht glauben von vorhinein, will er nur diskutieren. So einem Menschen wie du jetzt, wenn der Nachbarn und Nachbarn mit Fragen, die ich ihm eigentlich schon beantwortet habe, dann gehe ich. Dann sage ich, hey, Jesus liebt dich, ciao. Das bringt sich nichts. Aber einer, der sich mit der Antwort zufrieden gibt, mit dem kannst du weiterreden. Aber zum Beispiel, dann eine andere Frage, warum gibt es überhaupt böse Vorhaben? Ach so. Gott so liebt, dann böse, keine andere Antwort. Warum es das Böse gibt, dann musst du einfach zurückgehen zu Satan. Und erklären, dass es einen Engel gab, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, der das Böse, bitte. Ja, aber wenn Gott ein Wissen ist und von vornherein wusste, dass der Teufel sich gegen ihn stellt, und genau. Warum er das macht, und weil wenn er genau weiß, dass 90% der Menschen für immer in die Hölle gehen. Das ist wieder der Kreis, der sich schließt. Wenn Gott Liebe ist und uns freien Willen schenkt, dann kann er gar nicht anders, oder? Also ist ein Engel freien Willen geben. Er hat den Engeln einen freien Willen gegeben und uns. Und deshalb ist nicht Gott, der uns das Leid zufügt, sondern wir selber. Es ist der Lauf der Welt, unsere böse Natur. In dem Moment, wo Adam gesündigt hat, weil er seiner Frau erlaubt hat, dass sie einen Apfel beißt. Indirekte Sünde. Also Adam hat nichts gemacht, aber Eva. Und somit hat Adam auch gesündigt. In dem Moment, seit dem Moment ist in uns Menschen, sind wir böse. Es ist das Böse, das in uns lebt, und das ist das Leid. Wir Menschen. Ja, ich habe eine gute Sache auch noch, dass Gott auch das Schlechte zum Guten verwenden kann. Genau. Genau, also das ist, um das... Wenn wir Schlechtes uns annehmen und wir Gutes mit ihm. Genau. Mit Krankheit? Bitte? Also mit Krankheit. Krankheit? Wo man einfach krank wird. Wie darfst du das sagen? Ich glaube, Gott lässt das Leid zu, eigentlich, um nachher seine Herrlichkeit aufzuzeigen, so wie bei dem Blinden oder so. Warum ist der blind? Haben sie ihn gefragt? Jesus, um seine Herrlichkeit zu Du kannst es erklären wieder mit dem Paradies. Es gab keine Krankheit, bevor Eva einen Apfel gebissen hat. In dem Moment, wo sich Menschen gegen Gott entscheiden, kann der Feind wirken. So wirkt der Teufel. So wirkt Krankheit. Das ist es. Would you say, Mary, do you have a better... Okay, also ihr seht, es dreht sich immer wieder um dasselbe. Es ist immer das Gleiche. Diese eine Erklärung. Wir haben nicht mehr eine noch? Okay, wir müssen dann raus. Das ist nämlich wichtiger, als über das zu diskutieren. Bitte? Super, ich liebe diese. Ich will einen Beweis. Willst du einen Beweis, dass es Gott gibt? Willst du einen Beweis? Also du spielst jetzt. Dann komm raus. Willst du es wirklich? Bist du bereit dafür, auch was zu investieren? Ja. Dann mach mal so. Darf ich für dich beten, dass du Gott jetzt spürst? Willst du das wirklich? Mhm. Ich sag's dir, das ist gefährlich. Wirklich. Okay, willst du das wirklich? Ja. Okay. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du die Steffi berührst. Herr Jesus, berühre sie jetzt mit deiner kompletten Liebe. Lass sie spüren, wer du wirklich bist. Beweise jetzt in diesem Moment, dass es dich gibt. Weil das kein Zufall ist, wenn sie jetzt Kribbeln in ihren Armen spürt und Kribbeln in ihren Beinen und überall, weil du bist da. Beweise deine Liebe. Amen. Gott lässt euch in so einem Moment nie im Stich. Und ich habe einmal für einen Atheisten gebetet, zu Hause, wie zu Weihnachten war das. Er hat zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Na komm. Und habe für ihn gebetet. Ich habe ihn dreimal gefragt, hast du ihn gespürt? Er ist mir immer ausgewichen. Er wollte es nicht zugeben. Ich bin mir sicher, er hat das gespürt. Er wollte es nicht zugeben. Ich habe gefragt, hast du ihn gespürt? Ja, da waren wir da im Urlaub und bla bla bla. Wollte es nicht zugeben. Das funktioniert. Gott lässt euch nicht im Stich. Also, für die Leute beten, beweist dann. Letzte. Wenn Maria eine Jungfrau war, wie kann dann Jesus die Jungfrau machen? Ganz easy. Ja, wenn Maria eine Jungfrau war, wie konnte sie dann Jesus empfangen? Ist Gott allmächtig? Ist der Heilige Geist allmächtig? Kann er Sachen machen, die du nicht verstehst? Und die wir nicht verstehen? Ja, er klickt nur so und du bist auch schwanger sogar. Als Mann. Ja? Ganz easy. Soll ich für dich beten? Ich bin noch nicht bereit. Okay, also es ist immer wieder dasselbe. In Gott ist so viel Power. Noch eine. Letzte. Was ist mit den ganzen Antiquitäten von früher mit den Beweisen, dass die Welt so und so alt ist und wie kann die Welt dann nur 7 Tage alt sein? Okay, da gibt es ein cooles Ding. John Lennox Bücher lesen. Ich kann es nur halb so gut, aber es steht, am ersten Tag schuf Gott die Welt, aber ihr müsst 1. Mose 1 und 2 lesen. Dazwischen gibt es keine Zeitspanne. Es steht nicht, wie viel Zeitspanne dazwischen war. Nie. Und es ist nicht bewiesen, also ich selber glaube auch nicht daran, dass, also es gab schon die Erde und danach, also die Kugel in sich, und dann wurde die alles angeschaut. Könnte das auch sein? Das führt uns jetzt zu weit. Nur John Lennox lesen. John Lennox, merkt sich den Typen. Also der ist Wissenschaftler und schreibt über das. Und da gibt es genau den Vortrag, hat die Wissenschaft Gott begraben. Gute Argumente für Gott. Okay, letztes, weil es so oft vorkommt. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch noch das Ding, ich bin nicht religiös. Also ich bin nicht religiös. Genau. Halleluja. Also ihr wisst es eh schon. Es ist immer wieder dasselbe Schema. Also ich bin auch nicht religiös. Jesus war auch nicht religiös. Aha. Ja, und dann erklärt sie das mit den Pharisäern und erklärt sie, dass Jesus gegen die religiösen Leiter der damaligen Zeit war. Und dass er es gehasst hat, diese Gesetzlichkeit. Dieses, mach das, das, das, das, das, das, das und dann. Du musst das machen, dass du in den Himmel kommst. Du musst das machen. Jesus ist Liebe, Jesus ist Gnade. YouTuber, der macht Jesus Greater Than Religion. Ja, Mark Driscoll. Mark Driscoll ist ein super Video, Why I Hate Religion. Ja. Why I Hate Religion. Entschuldigung, ihr könnt es nicht lesen. Okay, wir haben noch nur noch eins, ein kurzes, das ist ganz easy, ich bin Moslem, ich bin katholisch. Ich bin evangelisch. Ich bin, oder wenn jetzt wer sagt, ja, ich bin eh katholisch, geh in die Kirche. Wieder mit einer Frage. Also ich bin katholisch. Entschuldigung, ich schreibe und so weiter. Ganz easy. Ich bin katholisch. Ihr sagt einfach, ja, und glaubst du, das reicht? Glaubst du, das reicht? Wird Jesus sagen, du kommst? Warum soll, wenn du in den Himmel kommen würdest und er dich fragen würde, warum soll ich dich zu mir lassen? Würdest du sagen, ich bin katholisch? Glaubst du, das reicht? Nein. Warum nicht? Also ihr seht, meine Strategie ist immer dieselbe. Gegenfrage. Immer. Ist immer gut. Welchen Namen hast du da aufgeschrieben? John Lennox, Mark Driscoll. Ich schreibe es größer. Also versucht viel zu fragen. Nächste Woche beschäftigen wir uns damit. Die Power der Fragen. Wer fragt, der führt. Und überhaupt in der heutigen Gesellschaft, die Leute, ihr könntet Leute nur mit Fragen zu Jesus führen. Wirklich. Das ist so effektiv. Okay? Was sagt sie noch kurz, was sagt sie, wenn einer sagt, ich bin Moslem? Ich sage immer nur, bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Hat nicht mal der Mohammed selber gewusst. Ja, sie wissen es nicht. Dann sage ich aber, das ist aber gescheit doof. Ja, blöde Geschichte. Ja. Man macht all das und dann kann man eh nicht hinkommen. Also du machst all diese Dinge, betest fünfmal am Tag und so weiter und weißt nicht, ob du in den Himmel kommst? Come on. Ist das nicht traurig für dich? Ich kann einen anderen. Wenn ich mich jetzt an die Abgedellige komme, ist es in den Himmel. Weißt du das sicher? Also stellt viele Fragen. Fragen sind der Schlüssel zu Dingen. Also eine powervolle Frage ist immer, ist Gott allmächtig? Und so weiter. Also seid ihr jetzt zufrieden, wir könnten das ewig, und ich möchte euch nur dieses Buch empfehlen. Gibt es das bald jetzt bei euch? Hast du bestellt? 17,90, okay. 17,90 €, aber es gibt es bei euch. Okay, schon jetzt? Habt ihr es schon bekommen? Genau, also wer es will, beim Bookshop oder bei Livebooks, das ist das Buch, wo ihr alles, da könnt ihr euren Evangelisationsstil, Deutsch. Halleluja. Okay, also How to Go von Werner Nachtigall. Genau, also entweder beim CEG Bookshop oder Livebooks. Das ist aber sehr ausgiebig und da steht alles viel genauer. Ist das mit einem L? Entschuldigung, ein L, nicht zwei L. So wie die Nachtigall. Gut, wir haben schon überzogen. Lass mich noch kurz beten und dann... Habt ihr heute etwas dagegen, wenn wir bis fünf rausgehen? Wenn ihr gehen müsst, dann braucht ihr nicht mehr kommen zum Feedback heute. Aber es wäre wichtig, dass ihr das heute draußen anwendet. Also wenn ihr gehen müsst, verabschieden wir uns heute. Wer noch Zeit hat, kann noch Feedback geben. Oder nächste Woche. Ich habe den Eindruck gehabt, es war wichtig für euch heute, auch das Zeugnis zu nehmen. Aber jetzt ist es wichtig, das zu üben. Und üben ist jetzt wirklich wichtig. Also ist es okay für euch, um fünf zu treffen oder halt nach Hause zu gehen? Ist okay? Okay, super, dann bete ich noch kurz. Danke, Jesus, für deine Liebe und danke, dass du der Begründer und Vollender unseres Glaubens bist. Danke, dass du uns die richtigen Worte heute schenkst, um dein Zeugnis, um deine Zeugen zu sein. Um wirklich rauszugehen und der Welt von dir zu erzählen, mit den vier Punkten, mit dem Zeugnis und dass wir auch deinen Heiligen Geist haben, der in uns lebt und uns bei all diesen Konfrontationen hilft. Herr Jesus, es gibt nichts und niemanden. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Danke Jesus, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns berufen hast, deine Zeugen zu sein. Und ich bitte dich echt heute für für alle, die draußen sind, dass wir wirklich lernen, unser Zeugnis zu geben, dass du uns zeigst, wie mächtig das ist, dass du uns zeigst, wie viel Power darin steckt. Zeig uns auch, wie viel Power in deinem Evangelium steckt. Und ich bevollmächtige jetzt jeden Einzelnen von uns. Heiliger Geist, komm, fall auf uns herab und gib uns die richtigen Worte, so wie du es in deinem Wort in Markus 13,11 versprochen hast. Herr Jesus, wir wollen deine Autorität haben. Gib uns den Mut, für Leute zu beten, ihnen von dir zu erzählen und unser Band einzusetzen. Nicht nur heute, sondern die ganze Woche hinweg. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Okay, und eure Hausübung für diese Woche ist, erzählt, also am besten euer Zeugnis zu perfektionieren, eins, und erzählt einer Person euer Zeugnis, einem Nichtchristen, egal wem. Erzählt es eurem Arbeitskollegen, Arbeitskollegin oder jemanden auf der Straße. Und wenn euch, horcht wirklich, ich will euch ermutigen, horcht auf den Heiligen Geist. Seid offen, blendet nicht aus, was er sagt. Wenn ihr in der U-Bahn seid und er sagt, red mit dem, dann redet mit ihm. Ist nichts dabei. Und er liebt es. Er wird euch niemals was vorwerfen, wenn ihr ihn kurz mal auf lautlos stellt, wenn er solche Sachen sagt. Aber er freut sich. Er freut sich wirklich, wenn ihr auf ihn hört und von ihm erzählt. Amen.